Kapitel 9. 7. September. Im Theater herrscht Hektik. Am 22. September wird im Opernhaus die neue Spielzeit eröffnet. Die Proben für Carmen laufen auf Hochtouren. Alle Beteiligten sind gestresst. Dirigent, Orchester, Regisseur, Bühnenbildner, Requisiteure, Maler, Techniker und allen voran die Sänger und Sängerinnen. Auch der Chor kämpft mit Problemen. Carmen wird in französischer Sprache gesungen. Der Intendant schaut immer öfter vorbei, um sich zu vergewissern, dass der enge Zeitplan eingehalten wird. Die Generalprobe findet am 20. September statt. Für Patrick Reich ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Noch weiß er nicht, wie es zu dem Treppensturz von Nathalie kam. War der Sturz ein Unfall? Sollte Giuseppe darunter leiden? Sollte er verdächtigt werden? Wo befanden sich zur Zeit des Unfalls Clara Fall und Christine Trigantin? Stimmen die Gerüchte, dass Giuseppe auch ein Verhältnis mit Christine hat? Fragen über Fragen, für die Patrick Reich keine Antworten kennt. Patrick hatte noch keine Gelegenheit, mit seiner Auftraggeberin zu sprechen. Er nutzt die Zeit, um sich im Theater umzusehen. Er kennt den Pförtner inzwischen gut. Er hat ihm eine Flasche Cognac mitgebracht. Patrick kann sich ohne Schwierigkeiten im Theater bewegen. Plötzlich bemerkt er Christine und Giuseppe, die eng beieinander stehen. Patrick versteht kein Wort, so sehr er sich auch anstrengt. Er findet es seltsam, dass die beiden leise miteinander reden, fast flüstern. Sollten die Gerüchte doch stimmen? Entschuldigen Sie bitte! Patrick wird durch einen Bühnenarbeiter, der eine Kulisse vor sich herschiebt, bei seiner Beobachtung gestört. Macht nichts, antwortet er und drückt sich gegen die Wand, um dem Arbeiter nicht im Wege zu stehen. Als er seine Beobachtung fortsetzen will, sind Christine und Giuseppe verschwunden. Keine Chance für Patrick Reich, die beiden im Labyrinth der Gänge, Treppen und Zimmer zu finden. Pech gehabt, denkt er laut. Wenn ich hier nicht weiterkomme, kann vielleicht ein Gespräch mit meiner Auftraggeberin hilfreich sein. Eine Stunde später steht Patrick vor Nathalies Krankenbett. Es tut mir leid, was Ihnen passiert ist, Frau Bezauber. Ich hoffe, Sie haben keine Schmerzen mehr. Ich werde gut versorgt. Dank der Medikamente bin ich schmerzfrei. Schmerzfrei, was den körperlichen Zustand betrifft. Im Innern tut es sehr, sehr weh. Tränen rollen über das Gesicht von Nathalie. Patrick sieht aus dem Fenster. Ihm tut es weh, dass Nathalie seelisch leidet. Dennoch muss er ihr ein paar Fragen stellen, um sich Klarheit zu verschaffen. Er überlegt kurz, ob er später noch einmal vorbeikommen soll. Patrick weiß, dass nie der richtige Zeitpunkt für solche Fragen ist. Entschlossen dreht er sich um, nimmt einen Stuhl und setzt sich an das Krankenbett von Nathalie. Frau Bezauber, ich stelle Ihnen einige sehr persönliche Fragen. Bitte seien Sie mir nicht böse. Frau Bezauber versucht, sich aufzurichten. Mit der rechten Hand zieht sie sich an einem Griff hoch. Mit der linken Hand stützt sie sich auf das Bett. Stellen Sie Ihre Fragen. Schlimmer kann es ja nicht kommen. Frau Bezauber, erinnern Sie sich bitte ganz genau an den Sturz auf der Treppe. Halten Sie es für möglich, dass Ihr Mann Sie gestoßen hat? Aber nein, antwortet Nathalie wie aus der Pistole geschossen. Nie im Leben. Sie hat den Griff losgelassen und liegt wieder unbeweglich im Bett. Leise fügt sie hinzu. Betrügen, ja, aber nein. Frau Bezauber, eine letzte Frage, dann lasse ich Sie in Ruhe. Halten Sie es für möglich, dass es neben Clara Fall noch eine andere Frau im Leben Ihres Mannes gibt? Eine Frau, die auch im Theater arbeitet? Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben kann oder nicht. Wer soll die andere Frau sein? Christine Trigantin. Als Nathalie Bezauber antworten will, klopft es an der Tür. Der Arzt und eine Krankenschwester kommen zur Visite. Patrick Reich verabschiedet sich schnell von seiner Klientin und verlässt das Krankenhaus mit unbeantworteten Fragen.